America walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society. Supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried, those hungry freaks, Daddy. Turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behind of the great society. Arnold Schönberg sagte einmal, dass Kunst nicht der Fähigkeit entspringt, sondern der Notwendigkeit. Legen wir dies den derzeitigen Weltbewegungen zugrunde, so können wir sagen, dass die politisch Befähigten, in Wirklichkeit also die gewählten Politiker, künstlerisch nicht notwendig sind. Nun sagte Nietzsche, dass wir Kunst haben, um an der Wahrheit nicht zugrunde zu gehen. Die Wahrheit, so kann ich schließen, ist aber nicht die Wirklichkeit der Politik oder der Politiker. Und Kunst sucht dies zu erkennen. Der die Künstlerin sehen ab von der Hülle. Die Erkenntnis einer Notwendigkeit, Künstler zu sein, setzt von sich selbst als Person ab. Und Person ist ja schon die Maske. Gott, so Nietzsche, hat uns Musik gegeben, da sie über allem steht. Das heißt, um dies zu betonen, dass sie nicht alles ist. Aber sie kann uns aufwärts führen. Zitat: Mehr als Poesie vermag Musik, den Menschen zu durchdringen, umfängt die verborgensten Spalten des Herzens. Das Lied hebt unser Sein und führt uns zum Guten und Wahren. Wenn aber die Musik nun als Ablenkung oder als eine Art Eitel zur Schaustellung dient, ist sie sündhaft und schädlich. Zitat Ende. Das alles führt uns zum Album Freak Out, dem ersten Album von Frank Zappa und den Mothers of Invention, dessen Veröffentlichung sich dieses Jahr zum 50. Mal jährte. Auf die Entstehungsgeschichte der Mothers und die näheren Hintergründe wird an dieser Stelle weniger eingegangen. Die Fakten sind durch die Inhalte des Albums gedeckt. Musikalisch arbeitet Zappa mit verschiedenen Musikstilen, wobei Beat, Rhythm und Blues, der Doo-Wop der 50er Jahre oder Rock'n'Roll nicht koexistieren, sondern dramaturgisch eine Einheit bilden. Neuartig, ja revolutionär für die damalige Zeit des Rock'n'Roll, ist Zappas eigentümliche Methode, Text und Musik zu verbinden. Der Text wird hier zum Instrument der Musik selbst, als Instrument einer eigenen Sprache. Die Hörgewohnheiten der geneigten Zuhörer werden aufgebrochen und attackiert. Die Platte ist der Beginn dessen, was Zappa Conceptual Continuity nennt. Dem Werk ist ein Prinzip untergelegt, das Zappa konzeptuelle Kontinuität nennt. Zentraler Bestandteil der Konzeption der Kontinuität ist das Leitmotiv. Dieses Leitmotiv kann eine Idee sein, ein Wort oder eine Note, fünf Noten, ein Akkord oder ein bestimmter Klang. Alle einzelnen Elemente fügen sich in das Gesamtsystem ein. Zappa glaubt, dass alles, was er hervorbringt und realisiert, in welchem Medium auch immer, Teil eines zusammenhängenden, kontinuierlich und kommunikativen Erfahrungssystems ist. Jedes gespielte Einzelsegment, ein Gitarrensolo, ein Song, ein Album, ein Konzert, ein Film, was auch immer, ist wohl überlegt nicht nur als sorgfältig ausgearbeitete, in sich geschlossene Einheit, sondern als Baustein eines umfassenden Gesamtkomplexes, das Zappa mit The Big Note zusammenfasst. Das Universum wurde mit einer initialen Note kreiert, alles ist sonisch verbunden. So kommen wir zum eingangs gehörten Lied Hungry Freak Steady. Das musikalische Intro erinnert an Satisfaction von den Stones aus dem Jahre 1965, was nicht von ungefähr kommt. Die Akkordfolge bei Satisfaction beschreibt eine Aufwärtsbewegung hin zu einem imaginierten Höhepunkt, der Forderung nach Befriedigung, in der Hauptsache diejenige von Jagger selbst. Zappa nimmt diesen Wunsch im Ansatz zurück, indem er die Akkordfolge vertauscht. Es geht abwärts, nicht aufwärts, und ist das ganze Lied hindurch und auf erfrischende Weise. Zappas Hungry Freaks ist auf eine gesamtgesellschaftliche Situation ausgerichtet. Jagger Satisfaction nur auf sich als Ego innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Fortschreitens. Der königliche Ritter Jagger hat übrigens mittlerweile das 8. Kind gebären lassen. In Mr. America werden die USA als gesamtgesellschaftliches Gebilde angesprochen. Zappas Abrechnung mit dem US-amerikanischen Bildungssystem ist wenig illusorisch. Das Erziehungssystem erreicht nicht die Geister, die es erzeugt. Der Satz »The minds you'll never reach« bezieht sich auf einen solche Geister, die dies ändern wollen. Zugleich aber sagt es, dass die Geister eigentlich vorhanden seien, die benötigt würden, um eine kreative und freie Gesellschaft zu schaffen. In der Schule bekommen die Menschen jedoch nicht beigebracht, lernen zu lernen, sondern wie sie all das, was ihnen vorgesetzt wird, alltäglich zu reproduzieren haben. Dies ist der Kreislauf, der alles zusammenhält. Aktuell können wir für diese Misere beispielsweise die sogenannte PISA-Studie nehmen. Der Name allein wirkt schon romantisch verklärend. Er bedeutet ausgeschrieben Programm zur internationalen Schülerbewertung. Im Französischen heißt es, wie wir wissen, gibt man sich in Frankreich klassenbewusst, internationales Programm zur Mitverfolgung des von Schülern Erreichten. Dieses System erzeugt eine innere Leere, deren Inhalt Konsum und dessen Reproduktion ist. Aus der Anfangszeit des Wirkens ist ein Zitat Zappas bekannt, das er von seinem Idol Edgar Varèse übernahm. »The present day composer refuses to die.« Der Satz ist in seiner Übersetzbarkeit von Interesse, denn present day als heutig oder modern zu übersetzen, trifft den Gehalt dieses Satzes nicht. Zappa denkt bei Moderne eher an modern, an den Prozess der Verwesung. Ich denke, man kommt dem Sinn des Satzes auf die Schliche, wenn man ein anderes Zitat von Zappa selbst nimmt. Nämlich, der Geist ist wie eine Muschel. Er funktioniert nicht, wenn er nicht offen ist. Das könnten wir mit Present Day zusammendenken. Das Moderne, wie schon erwähnt, ist das Modernde, das dem Mechanismus der Kulturindustrie einbeschrieben ist. Heutzutage werden keine Stars mehr geboren, die hoch am Firmament der Kulturindustrie und über den sie Anbetenden schweben. Nein, es handelt sich hier vielmehr um Geschwader von Sternschnuppen. Der Same des Untergangs ist dem Konstrukt-Hit immanent einbeschrieben. Was bedeutet Freak zu sein? Was bezeichnet dessen Tätigkeit? Zappa definiert, Auf der individuellen Ebene ist Freaking Out ein Prozess, bei dem ein Individuum sich von überholten und restriktiven Maßstäben des Denkens, der Kleidung und der gesellschaftlich anerkannten Umgangsformen loslöst, um auf eine kreative Art und Weise seine Beziehung zu seiner unmittelbaren Umgebung und der sozialen Struktur als eine Einheit Ausdruck zu verleihen. Bedeutsam bei dieser Definition ist der Charakter der kreativen Abweichung von der Norm, was damit beginnt, dass man die Notwendigkeit einer Abweichung erkennt. Hier kommen wir zu für Sapper wichtigen Unterschiede zwischen einem Freak und einem Hippie, was besonders wichtig ist zum Verständnis seines weiteren Wirkens. Beispielsweise im Falle der Platte We Are Only In It For The Money aus dem Jahre 1967, die uns ein anderes Mal beschäftigen wird. Von Harry Rowold ist folgendes Zitat überliefert. Wenn man in seiner Jugend ein Hippie war und sich einigermaßen treu geblieben ist, sieht man eben als alter Sack aus, wie ein Penner und nicht wie Joschka Fischer. Sofern er mit diesem Satz auch eine Selbstzuschreibung im Sinne hat, würde ich ihn eher als Freak bezeichnen und nicht als sich treu gebliebenen Hippie. Er ist immer kreativ gewesen und Fischer im Reiche unsinnlicher Reproduktion, was Sapper schon auf dem Album der zu dieser Zeit aufkeimenden Hippie-Bewegung zuschreibt. Insoweit ist der Present-Day-Composer ein Gegenkonzept, der sich geistig wach mit seiner auch technisch organisierten Umwelt auseinandersetzt und seine Gedanken hieraus in seinen musikalischen Ideen entsprechend einsetzt. Zu diesem Zeitpunkt und angesichts seiner Bewertung der Wortsunruhen setzt Sapper noch Hoffnung in Hungry Freaks, die keine Angst haben, eine eigene Meinung zu sagen. Meinung ist hier keine bloß veröffentlichte Meinung wie der Coendel, sondern eine solche, die Resultat eines gewissen Resonements ist, Ergebnis von Reflexion. Vor welchem zeitlichen Hintergrund produzierte Sapper seine erste Platten? Zur Erörterung dieser Frage bediene ich mich des Jubiläumsheftens, das im Sommer dieses Jahres anlässlich der Ausstellung bei der 27. Sabanale in Bad Doberan durch die ARF Society e.V. herausgegeben wurde. Hierfür sei auch dem Mitorganisator Uli Sommer aus Leipzig gedankt. In diesem Bändchen schreibt Jim Cohen, ein Sabakenner, über die damalige Zeit. Der erste Plattenvertrag der Mothers verdankt sich auch dem Zufall, dass der Mothers-Manager Herb Cohen mit dem MGM-Records-Produzenten Tom Wilson just in dem Augenblick ins Whiskey A Go-Go in L.A. kam, als die Band More Trouble Every Day spielten, was wir hier später hören werden. Wilson dachte, dass es eine weitere Bluesband sei und nahm sie unter Vertrag. Als sie dann später Who Are The Brain Police zu hören bekam, war es wohl zu spät, um vom Vertrag zurückzutreten. Freak Out enthält ein breites Themenspektrum von Politik, Sozialverhalten über Liebe, Auseinandersetzung mit den Medien bis hin zu Rassenunruhen und natürlich viele gute Musik. 1966 gab es die sogenannte Freedom of Speech Bewegung als Hauptträgerin der damaligen Sozialbewegung. Die Hippies, so Cohen, hatten noch nicht die Identität, die sie ein Jahr später im 67er Summer of Love gewinnen sollten. Die Jugendszene speiste ihre Existenz aus Aktivitäten antikonformistischer Freaks. Zitat: Die passive Stabilität der 50er wurde von offenen kritischen Ansichten abgelöst. Die Forderungen der schwarzen Bevölkerung konnten nicht mehr einfach ignoriert werden. Der damalige amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson versprach eine Great Society, vergleichbar mit Roosevelts Neuen Deal oder George W. Bush's New World Order. Heraus kamen keine sittlich vertretbaren Investitionen, sondern der Vietnamkrieg, in den diese flossen. Love, there ain't no such thing as love, no. say your heart is only mine. I say to you, you must be blind. What makes you think that you're so fine? That I would throw away the groovy life I lead. 'Cause maybe what you got, yeah, it sure ain't what Got No Heart gehört zu der Palette an Liedern auf dem Album, die unter dem Obertitel Non-Love Songs laufen. Der Charakter des Gegensatzes zwischen wahrer und falscher Liebe ist hier eingebunden in den Gesamtwiderspruch der Liebe als Handelsware, was immer mal wieder auch bei anderen Songs, nicht nur auf diesem Album, thematisiert wurde. Der Protagonist verrät sich bei Ain't Got No Heart, wenn er der Frau, die ihm ihre Liebe beteuert, zu verstehen gibt, dass er sein groovy Leben ihretwegen nicht opfern möchte. Streng genommen hinbindet das Lied eine Kritik an praktizierter Liebesbeziehung in eine solche am praktizierten Materialismus. Denken wir an den blitzenden Chrom von Autos, mit denen die Highschool-Zöglinge die Frauen betören wollen. Schade, den Aspekt am traurigen Beispiel der Cheerleaders im letzten Jahr an dieser Stelle ausgeführt. Auf Freak Out expliziert aber das Thema weiterhin im Lied Go Cry on Somebody Else's Shoulder. Dazu später. Yeah. plastic that melted and the chromium too. In einer Notiz auf dem Plattencover zu diesem Lied Who Are the Brain Police schreibt Sever, dass er an ihrem eigenen Morgen um 5 Uhr jemanden diesen Satz hat singen hören. Er musste es aufschreiben. Er gab an, dass er sich auch fürchtete, als er es später laut sang. Der Inhalt des Liedes ist meines Erachtens grundlegend für das kritische Selbstverständnis zapperscher Musik im Verhältnis zum Gehalt des Textes als Teil eines Songs. In einem Interview antwortete er auf die Frage nach der Bedeutung von Brain Police, er wisse es nicht, es sei ein religiöses Lied. Diejenigen, die es mögen würden, bezögen sich auf das Schreien im Lied. An einer anderen Stelle wird er expliziter. Viele Menschen würden ihr Gehirn zum Überwachungsorgan fürs eigene Denken machen. Das englische Wort hierfür, to police, bringt das besser zum Ausdruck, weil es den Zusammenhang und Widerspruch gleichermaßen zwischen Staatsgewalt und individuellem Sein zum Ausdruck bringt. Sie sind Bürgersoldaten, also uniformiert von Hirn bis Sohle. Interessant ist das Attribut, was Sava in einem Interview zur Beschreibung des Phänomens verwendet. Er sagt Vigilant Brain Policism. Vigilant führt uns zur Bürgerwehr, womit wir beim Heimatschutz wären, der in den letzten Jahren fröhliche Urstände in den USA feierte. Im nächsten Satz sagt Sava, dass das nicht mal offizieller Tenor sei, sondern von den Bürgersoldaten sich selbst auferlegt. Das wirkt umso erschreckender im Hinblick auf den individuellen Charakter der Selbstbeschränkung, gerade wenn es nicht nur um die Heimatwehr geht, sondern um die Etablierung gleich einer ganzen amerikanischen Sekte, die folgeweise von der Selbstbeschränkung letztlich Beschränktheit des Einzelnen lebt, was denn auch in den jeweiligen Programmen zu lesen wäre. Könnten wir vielleicht auf diese Weise den religiösen Charakter des Liedes erkennen, so legt der Text auch andere Punkte der Kritik an Mr. America frei. Es geht hierbei um die Beschränkung des Individuums auf den Konsum von Dingen, die um ihn herum auf ihn einströmen, die ihm zur Selbstbefriedigung Anreiz bieten, die ihn selbst zur Plastikware umformt. Der Text mag somit einen Schrecken zu evozieren, als der Mensch nicht nur dem ihm umgehenden Plastik hilflos ausgeliefert ist zu sein scheint, sondern dass er von sogenannten Plastikmenschen umgeben ist. Zusätzlich des Chroms, Sinnbild für Glanz und Gloria der vermeintlichen Moderne. Wenn das Plastik schmilzt, wenn das Label sich vom Produkt löst, erscheint nichts als Leere. In der Mitte bricht das Lied abrupt ab und ein Teil aus Help I'm a Rock von der zweiten Platte ist zu hören. Dadurch können auch die Inhalte beider Lieder in Korrespondenz zueinander treten, werden sie assoziiert. Zudem hat das plötzliche Abbrechen des Rhythmus, der Einsatz des Schreiens, den Effekt des Rüttelns des Hörers an seinen Hörgewohnheiten. Bezogen auf das Prinzip der Conceptual Continuity taucht die Methode des abrupten Bruchs auf der Platte Weasels With My Flesh wieder auf. Die einlullenden harmonischen Klänge von The Orange County Lumberjack werden jäh unterbrochen, ja zerstört durch die unmittelbar einsetzenden Rückkopplungsgeräusche einer Gitarre. Da die Originalaufnahme der Version von Lumberjack existiert, auf der Scheibe Ahead of Their Time, ergibt sich hier für den geübten Zapperhörer der umgekehrte Effekt. Er erwartet eigentlich den Bruch. Stattdessen aber steigert sich das Lied crescendoartig, verbleibt dabei jedoch im harmonischen Fluss des Gesamtliedes, was auf der Weasel-Scheibe ja durchbrochen wird. Auch kehrt Savas Aussage zum Stadtsoldaten, zum Bürger in Uniform in einer Szene während eines Auftritts wieder, der auf der Burnt Weenie Sandwich aus dem Jahre 1970 verewigt ist, als in einer Ansage von Zappa ein Zuschauer aus dem Publikum heraus etwas Unverständliches hineinruft und damit nicht aufhört. Zappa antwortet ihm: Mach dich nicht lächerlich, jeder in diesem Raum trägt eine Uniform. Die Gehirnpolizei fängt im individuellen Geiste an, ist auch außerhalb dessen zu verorten, hat auf das Individuum einen Einfluss, ist aber letztlich in ihm fest verankert. Who Are the Brain Police ist für mich musikalisch wie lyrisch eines der faszinierendsten Lieder im Schaffen Zappas. A year ago today was when you went away, but now you come back knocking on my door and you say you're back to stay, but I say go cry on somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now and one whole year older. I should only need you now. I don't love you anymore. You cheated me, baby, and told some dirty lies about me. Fooling around with all those other guys, that's why I had to set you free. I should only need you now, and I don't love you anymore. No, no, no. Yeah, girl, today you went away, and now you come back crying, crying, darling, please let me in. I don't need you, no, I don't love you anymore. So go lean on, go cry on somebody else's door. Somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now, and one whole year older. I should only need you now. I don't love you anymore. Oh my darling, go ahead and cry. Go ahead and let the tears fall out of your eye. Let them fall in your dress. Who cares if it makes a mess? I gave you my high school ring at the root beer stand. We had a teenage love, baby. I thought it was sharp, it was really so grand. But you cheated me, baby. That's all. Dirty lies about me. Fooling around with all those other guys. That's why I had to get my khakis pressed. I should only need you now. I don't love you anymore. Baby. Baby. I love you so much, darling. Why don't you dig me? I dig you, but you don't dig me. I don't understand what it is. I had my car reupholstered. I got my hair processed. Got a nice Commodore job on it. I bought a new pair of shoes. I got some new khakis, and I met you. And we went out to get our Coca-Cola. Zappa hat sich mit diesen beiden Scheiben das Qualitätsurteil No Commercial Potential eines Columbia Records Vertreters eingehandelt, was er fortan mit in positiver Absicht einer Selbstzuschreibung übernahm. Die einzelnen Lieder werden von ihm auf dem Album mit abfälligen Charakterisierungen in ironischer Absicht belegt. So schreibt er zu Go Cry on Somebody Else's Shoulder, das wir gerade hörten, Zitat, ist ziemlich schmalzig, das solltest du dir nicht anhören, das solltest du dir in die Haare schmieren, Zitat Ende. Den musikalischen Hintergrund dieses Stückes bietet der Doo-Wop-Stil der 50er Jahre. In dieser Parodie auf Liebesschnulzen geht es um die verlorene Liebe eines abgehalfterten Mittelklassen-Highschool-Studenten, der sich von seiner Freundin betrogen fühlt. Eine Highschool-Dramaturgie. Auf der 1974 erschienenen Roxy and Elsewhere empfiehlt Zappa Smoke Your Highschool Diploma. Motherly love. Motherly love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. The mother's got love that'll drive you mad. They're raving about the way we do. No need to feel lonely, no need to feel sad. If we ever get a hold on you, what you need is motherly love. Come on, get it now. Motherly love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. Nature's been good to this here band. Don't ever think we're shy. Send us up some little groupies and we'll take their hands and rock them till they sweat and cry. What you need is motherly love. Get it now. Motherly love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. We can love you till you have a heart attack. You best believe that's true. We'll bite your neck and scratch your back till you don't know what to do. What you need is motherly love. Motherly love. Forget about the brotherly and otherly love. Motherly love is just a thing for you. You know your mother's gonna love you till you don't know what to do. You know I got a little motherly love for you, babe. Yeah. You know I got a little motherly love for you, honey. Yeah. You know it doesn't bother me at all that you're only 18 years old. Cause I got a little motherly love for you, babe. Motherly Love ist eines der geradlinigsten Songs von Freak Out. Der Inhalt kommt ein wenig schlüpfrig daher. Es geht um ein persönliches Angebot an die weibliche Zuhörerschaft, das aber ironisch überformt und dadurch zurückgenommen wird. Das Thema selbst wird an anderen Stellen des Gesamtwerks immer wieder aufgenommen. Herausragend hierin ist 200 Motels aus dem Jahr 1971 zu nennen. Diesbezüglich ebenso erwähnenswert ist das Stück Stevie Spanking aus dem Jahr 1984 auf dem Them or Us Album und liegt auch in einer sehr hörenswerten Live-Version vor. Bemerkenswert ist, dass Zappa zur Erstellung seiner Texte allgemein auf reichhaltiges empirisches Material zurückgreifen konnte. When I won your love, I was very glad. Every happiness in the world belonged to me. Then our love was lost and you went away. Now I shed my tears in lonely misery. I know now that you never ever really loved me. It hurts me now to think you never ever really cared. I sit and ask myself a thousand times to try and find what really happened to the love that we shared. How could I be such a fool? How could I believe all those lies you told me? How could I be taken in by your sweet face. You spoil our love, you ruin my life. I'm so tore down, I'm a terrible disgrace. But there will come a time, and you'll regret the way you treated me as if I was a fool and didn't know the many times you lied about your love for me. Someone else is gonna know that your love was just a show. How could I be such a fool? How Could I Be Such a Fool ist ein weiterer Song, der den Sound der 50er nachahmt und mit einer klassischen Orchestrierung arbeitet, über die der Text zuspitzend seiner inhaltlichen Absurdität zugeführt wird. Es geht um eine Liebe, die von ihrer Materialisierung zehrt, sich darin als Fehlinvestition erweist, aber moralisch aufgeladen wird. Eine Attacke auf das Besitzdenken der Menschen. Wowie zowie, you can't be beat. Wowie zowie, baby, you're so neat. I don't even care if you shave your legs. Wowie zowie, baby, you're so fine. Wowie zowie, baby, please be mine. Wowie zowie, up and down my spine. I don't even care if you brush your teeth. Ooh, dream of you each morning. I dream of you each night. Just the other day I got so shook up. I dream of you in the afternoon. I had a flash in the afternoon. Wowie zowie, baby, love me too. Wowie zowie, and I'll love you too. Wowie zowie, baby, I'll be true. I don't even care if your dad's the heat. Wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie. Für Zappa war es offensichtlich, dass die herkömmliche Popmusik dumm und trivial war, was auch in Wowie zowie zum Ausdruck gebracht wird. Unsinnige Lyrik, mit der sich Zappa auch offen über die zu diesem Zeitpunkt aufkeimende Flower Power Kultur lustig macht. Breiten Raum hierfür lässt er auf dem Album We Are Only In It For The Money, was 1967 entstand. Zu bemerken sei hier noch, dass Zappa in einem Interview angab, dass dieses Lied aufgrund seiner Instrumentierung auch bei 6-Jährigen Anklang fand und von diesen gewünscht wurde. Ein Hinweis vielleicht auch auf die ausgezeichnete Kompositionsgabe des Künstlers Zappa, die auch ein breiteres Publikum anzusprechen vermag. you didn't try to call me. Why didn't you try, didn't you try, didn't you know I was lonely? No matter who I take home, I keep on calling your name. And you, I need you so bad, cause you're the one, babe. Tell me who's loving you now, cause it worries my mind, and I can't sleep at all. I stayed home on Friday just to wait for your call. And you didn't try to call me. Why didn't you try, didn't you try, didn't you know I was lonely? No matter who I take home, I keep on calling your name. And you, I need you so bad, you're the one, babe. Tell me who's loving you now, cause it worries my mind, and I can't sleep at all. I stayed home on Friday just to wait for your call. I can't say what's right or what's wrong, but I love you. All you gotta do is call me, babe, cause I want you. You make me feel so excited, girl. I got so hung up on you from the moment that we met, and no matter how I try, I can't keep a tear from running down my face. Didn't try to call me. Why did you try, did you try, did you know I was lonely? Why did you try, did you try, did you know I was lonely? I stayed home all afternoon, man, I was working on my car. I fixed the upholstery. I fixed the seat so it would tilt back. We were going to go to the Grand, and you didn't call me, man. Friday night, I remember, man, it was 9 o'clock, and I was sitting at home, I was still watching television, and you didn't try to call me. We've been going steady for 6 weeks, and I thought you were my teenage thrill, I thought you were my teenage old man, but you didn't call me. I dig you so much, man, why didn't you call me? If you could have seen me in the afternoon, it was hot out there, even watched the car. I re-primered the right front fender, man. In You Didn't Try to Call Me geht es um die Absurdität verlorener Beziehungen. Der Protagonist wartet auf den Anruf seiner Liebe. Auch hier wird die materialistisch pervertierte Verbindung von Liebe und Konsumdenken thematisiert, was in diesem Stück durch den Schluss besonders zum Ausdruck kommt, wo der Geschasste mit seinem Auto anzugeben versucht. Die Anklage der Frau gegenüber erweist sich besonders da als absurd, als er sagt, egal wen er nach Hause bringt, es gehe nur um sie. Anyway the wind blows, is it fine with me? Anyway the wind blows, it don't matter to me. Cause I'm through with a fussing and a fighting with you. I went out and found a woman who is gonna be true. She makes me oh so happy, now I'm never ever blue. Anyway the wind blows, anyway the wind blows, anyway the wind blows. She is my heart and soul, and she loves me tenderly. Now my story can be told, just how good she is to me. Yeah, she treats me like she loves me, and she never makes me cry. I'm gonna stick with her till the day I die. She's not like you, baby, she would never ever lie. Anyway the wind blows, anyway the wind blows, anyway the wind blows. now that I am free from the troubles of the past. Took me much too long to see that our romance couldn't last. Anyway the Wind Blows, schreibt Sava Ace, Zitat, ist ein Song, den ich vor 3 Jahren in Anbetracht meiner Scheidung geschrieben habe. Wenn ich nicht geschieden worden wäre, wäre dieser unbedeutende Blödsinn nie aufgenommen worden. Es ist Teil dieser Kollektion, weil zusammenfassend, Kinder, Ace, wie soll ich mich ausdrücken, es mich intellektuell und emotional zugänglich macht. Haha, vielleicht ist das sogar ganz auf deiner Linie. Got no place to go. I'm tired of walking up and down the street all by myself. No love left for me to give. I try and try, but no one wants me the way I am. Why should I pretend I like to roam from door to door? Maybe I'll just kill myself. I just don't care no more. Because I'm not satisfied. Everything I've tried, I don't like the way life has been abusing me. Never met no one who cared if I was dead and gone. Who needs me to care for them? Nobody needs me. Why should I just hang around? Why should I just sit and watch? Everything I've tried, I don't like the way life has been abusing me. Das aufwendig produzierte I'm Not Satisfied scheint sich dem seriösen Thema Depressionen und Selbstmordgedanken zu widmen, kann jedoch auch als eine der vielen Attacken auf die gelangweilte Mittelklassen-Kinder und weißen männlichen Teenager verstanden werden. Eindeutig ist das nicht auszumachen, denn der Protagonist gibt an, dass seine Art zu leben, sein zu wollen, bei den anderen nicht ankäme, er also außerhalb des gesellschaftlichen Treibens sich befände. Das bereitet ihm große Probleme. Er finde keine Befriedigung. Auf der anderen Seite kann es sich bei ihm um keinesfalls um einen Freak handeln, da Selbstmord kein kreativer Akt und nicht als kreative Antwort auf gesellschaftliche Unbilden verstanden werden kann. Es ist langweilig, wie das ganze Leben dieser Figur. Das Thema taucht auch in dem Lied Teenage Wind auf dem You Are What You Is Album auf. Was die Tätigkeiten der Menschen innerhalb der Mittelklasse betrifft, fällt mir auch das Lied Jewish Princess auf dem Shake Your Booty Album ein. Was vielleicht deswegen von Interesse ist, dass Saba unsinnigerweise des Antisemitismus bezichtigt wurde. In Deutschland waren die Menschen hierfür besonders anfällig. Der Schwerpunkt liegt aber auf der Kritik am Mittelklasse neben, was auch bei der Textveröffentlichung vermerkt wurde. You're probably wondering why I'm here, and so am I, so am I. Just as much as you wonder about me being in this place, yeah. That's just how much I marvel at the lameness on your face. You rise each day the same old way and join your friends out on the street. Spray your hair and think you're neat. I think your life is incomplete, but maybe that's not for me to say. They only pay me here to play. I want to hear a caravan with a drum solo. You're probably wondering why I'm here, and so am I, so am I. Just as much as you wonder about me staring back at you, yeah. That's just how much I question the corny things you do. You paint your face and then you chase to meet the gang where the action is. Stomp all night and drink your fizz. Roll your car and say gee whiz. You tore a big hole in your convertible top. What will you tell your mom and pop? Mom, I tore a big hole in the convertible. You're probably wondering why I'm here, and so am I, so am I. Just as much as you wonder if I mean just what I say, yeah. That's just how much I question the social games you play. You told your mom you're stoked on town and went for a cruise in Freddy's car. Tommy's asking where you are. You boogied all night in a cheesy bar. Plastic boots and plastic hat, and you think you know where it's at. Yeah! You're probably wondering why I'm here. Not that it makes a heck of a lot of difference to you. Das Lied You're Probably Wondering Why I'm Here ist eine Attacke wiederum auf gelangweilte Teenager, wobei dezidiert auch Frauen angesprochen werden. Beim Protagonisten scheint es sich um einen Musiker zu handeln, der angesichts der wandelnden Misere, also den Zuschauern, nicht weiß, warum er überhaupt auftritt. Er ist da, weil er fürs Spielen Geld bekommt. Ansonsten treten ihm saubere und nette Zöglinge gegenüber, die sich entsprechend mit Haarspray und Schminke zurichten. Sie strahlen eine Lahmheit aus, was allein schon an ihrem Gesichtsausdruck zu erkennen ist. Das Stück kann als eine Kritik an den Konsumverhältnissen im Dunstkreis des Kulturbiss verstanden werden. Auf der zweiten Platte, der Mothers Absolutely Free, kommt es besonders scharf mit dem letzten Lied America Drinks and Goes Home zum Tragen, wo eine langweilige Party im Chaos aus Schreien im alkoholisierten Zustand endet. In einem Interview äußerte sich Zappa zu seiner Methode des Attackierens in seinen Texten und auch seinen Bühnenauftritten. Seiner Meinung nach ist die Erzeugung von Ärger und Hass produktiver als diejenige von Liebe, also beispielsweise Liebesliedern, die eher der Apathie zuträglich sind. Seine Methode dient der Polarisierung, um dadurch zum Nachdenken anzurühren, was dann selbst wiederum der Liebe zuträglich sei. Da wir noch etwas Zeit haben, uns aber nicht mehr der zweiten Platte zuwenden können, möchte ich das Stück A Love of My Life von der Platte Rising with Room and the Jets vorstellen. Love of my life, I love you so. Love of my life, don't ever go. I love you only, love, love of my life. Stars in the sky, they never lie. Tell me you need me, don't say goodbye. I love you only, love, love of my life. Stars in the sky, they never lie. Tell me you need me, don't say goodbye. I love you, darling. Tell me you need, don't say goodbye.